So viele wollen, dass man scheitert. Von außen quatschen ist viel leichter, als zu hasseln jeden Scheißtag. Wen interessiert, was du reinquatscht? Ich muss leider wieder weiter, weil ich für Minusmenschen gar keine Zeit hab. Lass ich unter Stress, was mich stresst, vor euch alle aussehen, als wäre es einfach. Wir reden mir zu viel, passen mir zu viel, doch machen gleich null. Machen gleich null. Und dass ihre Weiber sich benehmen wie Groupies, ist nicht meine Schuld. Oh, nicht meine Schuld. Doch was weißt du schon? Denn auch die Scheißkohle ändert mich nicht. Und wenn ihr sagt, ihr habt mich gemacht, dann kommt doch her und macht den Scheißjob besser als ich. Sag mir, was hat sich geändert? Es ändert sich nichts. Außer paar mehr Scheine, mehr Narben, mehr Klicks. Immer noch die gleichen, immer noch beim Alten. Wenn ich sage, auf den Fame geb ich immer noch null Fix. Auch wenn mich jetzt jeden Tag schneeweiße Air-Systeme tragen, verliere ich keinen Kontakt zu der Straße. Genauso wie früher ist mein Kopf wie ein Sieb. Doch keine neuen Freunde, heißt doch keine neuen Namen. Also kein Problem, heißt nicht, ich bin nicht cool mit dir. Doch nur am Mackern, während ihr eine neue Kugel zieht. Immer dankbar, denn ich weiß, Gott ist gut zu mir. Doch merkt euch, Kinder, ich bin sicher nicht durch Zufall hier. So viele wollen, dass man scheitert. Von außen quatschen ist viel leichter, als zu hasseln jeden Scheißtag. Wen interessiert, was du reinquatscht? Ich muss leider wieder weiter, weil ich für Minusmenschen gar keine Zeit hab. Lass ich unter Stress, was mich stresst, vor euch alle aussehen, als wäre das einfach. Wir reden mir zu viel, passen mir zu viel, doch machen gleich null. Sie machen gleich null. Und dass ihre Weiber sich benehmen wie Groupies, ist nicht meine Schuld. Oder nicht meine Schuld. Doch was weißt du schon? Was? Denn auch die Scheißkohle ändert mich nicht. Und wenn ihr sagt, ihr habt mich gemacht, dann kommt doch her und macht den Scheißjob besser als ich. Man läuft durch die Straßen und wird langsam taub. Dann baut man was auf, wird der Stoff, über den sie reden. Sie wollen den Platz im Paradies mit dir teilen. Doch wo waren sie an grauen Tagen in dem Scheißregen? Ich hab geackert während den Netflix und Purple Haze. Und auch mit Scheißblatt auf meiner Hand hab ich die Karten gut gespielt, Bruder Pokerface. Blut und Tränen investiert, glaub mir, nur so geht's. Und nicht anders. Ich zähle meine Freunde an der Hand ab und deine Gang. Morgen schon die Gang von einem Mann ran. Dankbar, denn ich weiß, Gott ist gut zu mir. Doch merkt euch, Kinder, ich bin sicher nicht durch Zufall hier. Yeah. So viele wollen, dass man scheitert. Von außen quatschen ist viel leichter, als zu hasseln jeden Scheißtag. Wen interessiert, was du reinquatscht? Ich muss leider wieder weiter, weil ich für Minusmenschen gar keine Zeit hab. Lass ich unter Stress, was mich stresst, vor euch alle aussehen, als wäre es einfach. Wir reden mir zu viel, passen mir zu viel, doch machen gleich null. Sie machen gleich null. Und dass ihre Weiber sich benehmen wie Groupies, ist nicht meine Schuld. Oder nicht meine Schuld. Doch was weißt du schon? Denn auch die Scheißkohle ändert mich nicht. Und wenn ihr sagt, ihr habt mich gemacht, dann kommt doch her und macht den Scheißjob besser als ich.